Manchmal wär ich gern wie Wasser. Manchmal reißend, manchmal seicht. In den Bergen geboren, auch das Meer wäre mein. Manchmal wär ich gern wie Straßen, harte Steine im Gesicht. Mein Rücken trüge Massen auf dem weiten Weg zum Glück. Manchmal wär ich gern wie Wolken. Manchmal schwarz, manchmal weiß. Wenn ich weinte, wird's regnen. Wohin ich geh, blieb geheim. Na na na, na na na, na na na, bis ans Ende der Welt. Na na na, na na na, bis ans Ende der Welt. Na na na, na na na, na na na, bis ans Ende der Welt. Na na na, na na na, bis ans Ende der Welt. Na na na, na na na, bis ans Ende der Welt.